Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Umweltverschmutzung. 1. Was führt zur Wasserverschmutzung auf der Erde? Die größten Wasserverbraucher und Verschwender sind die Landwirtschaft und die Industrie. Die zunehmende Verschmutzung des Wassers durch Düngemittel, Pestizide, Salze und Abwässer verschärft die Wasserkrise auf unserem Planeten. In ärmeren Ländern landen Unmengen von Abfällen ungeklärt in Seen, Flüssen und im Grundwasser. Viele Krankheiten gehen auf verunreinigtes Wasser zurück. Und da die Süßwasserreserven der Erde immer weniger werden, haben einige Länder schon jetzt Schwierigkeiten, ihre Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Alles auf der Erde steht in einer direkten Beziehung zu Wasser. Daher wird die Wasserknappheit bald zu einem der größten Umweltprobleme. 2. Welche alternativen Energiequellen kennen Sie? Alternativen für die fossilen Brennstoffe sind erneuerbare Energiequellen, die den Vorteil haben, dass sie die Umwelt nicht belasten. Zu diesen gehören Wind, Wasser und Sonnenenergie. Die Hightech-Varianten der klassischen Windmühlen sind heute gigantische Windparks, die man je nach meteorologischen Verhältnissen in unterschiedlichen Regionen des Landes findet. In Form von Solaranlagen können auch Einzelhaushalte aus der Sonnenenergie Strom herstellen. Neu ist die Bioenergie, die aus dem Energieträger Biomasse gewonnen wird. Und auch Thermalwasser gilt als erneuerbare Energiequelle. Das warme Tiefenwasser ist zum Beispiel für die Heizung ganzer Wohnsiedlungen nutzbar. 3. Was versteht man unter Smogalarm? Das ist eine Maßnahme, die Großstädte für bessere Luft ergreifen. Städte kämpfen weltweit gegen Abgase und erlassen ein Fahrverbot für jedes zweite Auto. An Tagen mit Geradendatum dürfen zum Beispiel nur Fahrzeuge fahren, bei denen die letzte Ziffer im Nummernschild gerade ist. An ungeraden Tagen nur die Autos mit ungerader Endziffer. Dafür wird der öffentliche Nahverkehr kostenlos. Ebenfalls möglich ist ein Dieselfahrverbot für private Pkw. Wenn Fahrer dagegen verstoßen, müssen sie Bußgeld zahlen. Ein Smogalarm kann zwar für einige Tage für bessere Luftqualität sorgen, doch langfristig ist der keine zufriedenstellende Lösung. 4. Wie kann der öffentliche Nahverkehr zur Reduzierung der Abgase in Großstädten beitragen? Als Alternative fürs Dieselfahrverbot können Großstädte, die seit Jahren gegen Abgase kämpfen, zum Beispiel ein kostenloses Schülerticket einführen. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche umsonst Bus und Bahn fahren können. Gilt die Gratisfahrt nicht nur für den Schulweg, sondern auch für sämtliche Strecken in der Stadt, so ist das der erste Schritt in Richtung eines komplett kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs. Städte erhoffen sich dadurch, dass mehr Jugendliche umdenken und der Autoverkehr durch die sogenannten Elterntaxis sich dadurch erheblich verringert. Gibt es weniger Autos auf den Straßen, gibt es auch weniger Abgase. Der einzige Nachteil ist, dass das ein ziemlich teures Umweltschutzprojekt ist. 5. Warum ist die Lichtverschmutzung ein ernstes Problem? Sie bedeutet in Großstädten den Tod der Nacht. Die Sonne geht unter und trotzdem bleibt es hell, weil der Nachthimmel voll von Kunstlicht ist. Die Lichtverschmutzung ist ein schnell wachsendes Umweltproblem, das auf Flora, Fauna und Mensch wirkt. Auf die Tiere hat das Licht in der Nacht tödliche Folgen. Auch Menschen leiden darunter. Elektrisches Licht und nicht der natürliche Rhythmus bestimmt die Schlafzeiten jedes Großstadtmenschen. Eine zu helle Schlafumgebung, zum Beispiel eine in das Zimmer hineinscheinende Straßenlaterne, kann schon zu Schlafstörungen führen. Einige Städte haben das erkannt und wollen durch Abschalten der Autobahnbeleuchtung etwas gegen die Lichtverschmutzung tun.